So Father in heaven, thank you so much. Vater im Himmel, danke dir so sehr. For your word. Für dein Wort. Bless it to our hearts. Mach es in deinem Herzen zum Segen. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Remember last week we were talking about how we don't need to pray about things that are black and white in God's word. Erinnert ihr euch daran, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass man nicht über Dinge beten muss, die eigentlich in dem Wort ganz klar ausgedrückt sind, schwarz und weiß. And how it says in Proverbs 28:9. In Sprüche 28:9. If I turn my ear, wenn ich mein Ohr abwende, from hearing his law, abwende davon, sein Gesetz zu hören, even my prayer is an abomination. Dann ist selbst mein Gebet ein Gräuel für ihn. I don't have to pray about whether I should commit adultery or not. Ich muss da nicht drüber beten, ob ich Ehebruch begehe oder nicht. I don't have to pray about whether I should be honest. Ich muss da nicht drüber beten, ob ich ehrlich bin oder nicht. Or loving, or patient, or kind. Oder liebevoll, oder geduldig, oder freundlich. And if I play this game and start to pray about these things, wenn ich aber anfange, dieses Spiel zu spielen und über diese Dinge da anfange zu beten, then I become like Balaam. Dann werde ich wie Bileam. Balaam didn't have to pray whether or not he should bless or curse Israel. Bileam muss nicht darüber nachdenken und beten, ob er Israel fluchen oder segnen sollte. But when he did begin to pray for these things, to pray about whether he should do these or not, aber als er anfing darüber zu beten, ob er diese Dinge tun sollte oder nicht, he revealed the wickedness of his own heart. Da offenbarte er die Boshaftigkeit seines eigenen Herzens. Now as you read Nehemiah 13, you see the same principle again. Wenn wir Nehemiah 13 sehen, dann können wir das gleiche Prinzip sehen. Verse 4. Vers 4. Now prior to this, Eliashib, the priest, who was appointed over the chambers of the house of God, being related to Tobiah, had prepared a large room for him. Vor dem aber hatte der Priester Eliashib, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, ein Verwandter des Tobiah, diesem eine große Zelle hergerichtet. Now in verses 1 through 3, we read about how God forbid the Moabites and the Ammonites to have any part of the house of God. In Versen 1 bis 3 können wir lesen, wie Gott den Ammonitern und den Moabitern verboten hatte, irgendwie einen Anteil am Haus des Herrn zu haben. It was black and white. Das war ganz klar, schwarz auf weiß. And yet the high priest, und doch geschah es, dass der hohe Priester, the high priest, das war der hohe Priester, the priest, nein, der Priester, maybe not the high priest, the priest. Vielleicht nicht der hohe Priester, aber der Priester. He was a priest. The head priest. Also der Priester, der die Hauptpriest. Der Hauptpriester. Yeah. He prepares a large room. Er bereitet einen großen Raum vor. For Tobiah. Für Tobiah. This was the enemy of Nehemiah. Das war doch der Feind Nehemias. And he prepares this for him. Und er bereitet da diesen Raum für ihn vor. And he moves things. He moves things out of the temple. Und er nimmt Sachen heraus aus dem Tempel. The grain and different the wine and all the oil and things that were prepared for the priests. Getreide, Most und Öl, also Dinge, die für die Priester vorbereitet waren. And he lets him live there. Und er lässt ihn dort leben. When it was black and white in the word. Das war doch schwarz auf weiß im Wort, dass er das nicht tun sollte. Why did he do this? Warum hat er das gemacht? Politics? Politische Gründe? Sentimentality? Sentimentalität? And look what happens in verse 7. Schau, was da geschieht in Vers 7. Now Nehemiah had been away. Und Nehemiah war da weg. And he was back in Babylon. Er war in Babylon. And when the cat's away, the mice play. Und wenn die Katzen weg sind, fangen die Mäuse an zu spielen. Verse 7. Vers 7. I came to Jerusalem and learned about the evil that Eliashib had done for Tobiah. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das Eliashib zugunsten von Tobiah getan hatte. By preparing a room for him in the courts of the house of God. Als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. And it was very displeasing to me. Das missfiel mir sehr. So I went and prayed about what to do. Und so ging ich hin, kniete mich und betete darüber, was ich tun soll. No, it doesn't say that. Das steht nicht. It says, so I threw all of Tobiah's household goods out of the room. Und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. No need to pray. Da brauche ich nicht drüber beten. Because it was a direct transgression against what God had clearly stated. Denn es war eine direkte Übertretung gegenüber dem, was Gott ganz klar festgesetzt hatte. He comes back from Babylon back to Jerusalem. Er kommt zurück aus Babylon, kehrt ein wieder in Jerusalem. How's everything going, guys? Wie geht's euch, Leute? Fine. Oh, super. How's the temple? Wie geht's im Tempel? Oh, great. Na ja, super. We have Tobiah living there now. Jetzt lebt der Tobiah dort. What? Wer? Which Tobiah? Welcher Tobiah? I mean, my arch enemy Tobiah, the Ammonite? Mein Erzfeind, der Ammoniter? He's living in the temple? Er lebt im Tempel? Oh yeah, Eliashib put him in there. Oh ja, Eliashib, der hat ihn dort hin. It's fine, it's not a problem. Einziehen lassen. Kein what do you Problem. Mean? What do you mean it's not a problem? Was heißt, das ist kein Problem? Nehemiah just went over there, found, which room is he in? In welchem Raum ist er? He's in this room? In dem Raum? Is this his stuff? Ist das seine Sachen? He's picked it up and threw it out. Hat es genommen und rausgeworfen. No prayer. Kein Gebet. It was a direct transgression. Es war eine direkte Übertretung. There's things we don't have to pray about. Da gibt es Dinge, über die wir nicht beten müssen. Should we love people? We don't have to pray about that. Sollen wir Leute lieben? Darüber braucht man nicht beten. Should we forgive people? We don't have to pray about that. Sollen wir Leuten vergeben? Darüber braucht man nicht nachdenken und beten. Should we be kind? Sollen wir freundlich sein? Should we pray for our enemies? Sollen wir für unsere Feinde beten? We don't have to ask God about these things. Darüber brauchen wir Gott nicht befragen über diese Dinge. They're black and white. Sie sind schwarz auf weiß. Now look what happened here. Then verse 9. Then I gave an order and they cleansed the rooms. Dann befahl ich, dass man die Zellen reinigen sollte. Ceremonially. Also in einer Zeremonie. In verse 10, I also discovered that the portions of the Levites had not been given them. Und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren. So the Levites and the singers who performed the service had gone away. So dass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren. Each to his own field. Jeder auf sein Feld. And this was like a full-time job. These people were singing all the time in the temple. Und das war ja eine Vollzeitaufgabe. Die haben die ganze Zeit im Tempel gesungen. So there was always music in the house of God. Auch dass es da immer Musik gab im Haus des Herrn. Can you imagine if we had our worship team just sing all week long? Stell dir das vor, das Anbetungsteam würde die ganze Woche singen. Like anytime you walked into the building, we're up here, you know, just like. Wenn auch immer da jemand ins Gebäude kommt, dann sind wir hier. It's like, who are those people? Wer sind die? Yeah, they're the worship team. They just sing throughout the whole week. They just keep changing and changing. It's their full-time job. Aber es ist eine Vollzeitaufgabe. From 7 in the morning and we're up here, you know. 7 Uhr früh und da sind wir. It's 11 o'clock at night and we're still up here. 11 Uhr abends und da sind wir wieder. All day, Monday through Sunday, you know. Und das von Montag bis Sonntag. And these people had all gone away. Aber diese Leute, sie waren alle weg. Why? Warum? Nobody was given. Niemand wurde etwas gegeben. Verse 11. So I reprimanded the officials. Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft. Nehemiah comes back. Where are the singers? Nehemiah kommt zurück. Wo sind die Sänger? How come I don't hear any music in the temple? Warum höre ich da keine Musik im Tempel? Well, the singers went back home. Oh, die Sänger, die sind nach Hause gegangen. Why? Warum? They got hungry. Haben sie Hunger gehabt? Didn't you feed them? Habt ihr ihnen nichts gegeben? Well, with what? Naja, was hätten wir geben sollen? Did everybody stop giving? What happened here? Habt ihr aufgehört, ihm etwas zu geben? I mean, I just went back to Babylon just for a little while. And ich bin nur für eine kurze Zeit nach Babylon gegangen und... So he says, where's the officials? Wo sind jetzt hier die Beamten? What's happening here? Was geschieht hier? He reprimanded them and said, why is the house of God forsaken? Da zog ich Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Then I gathered them together and restored them to their posts. Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder ihren Platz an. All Judah then brought the tithe of the grain, the wine and the oil into the storehouse. Und ganz Judah brachte den Zehnten von Getreide und Most und Öl zu den Vorratskammern. Look at verse 14. Vers 14. Remember me for this, O my God, and do not blot out my loyal deeds. Gedenke dafür meiner, mein Gott, und lösche meine guten Taten nicht aus. Which I have performed for the house of my God and its services. Die ich am Haus meines Gottes und an dessen Aufgaben erwiesen habe. It's the same thing with us. Das ist das Gleiche bei uns. We can forsake the house of God so easily. Wir können das Haus Gottes so leicht verlassen. And I want you to think about the anger that Nehemiah expressed. Und ich möchte, dass du darüber nachdenkst, über diesen Zorn, den Nehemia da ausdrückte. When the house of God was neglected. Als das Haus Gottes vernachlässigt wurde. And I want you to think how Jesus had the same anger. Und denk mal drüber nach, wie Jesus den gleichen Zorn hatte. When he cleansed the temple twice. Er hat den Tempel zweimal gereinigt. In Matthew, at the end of his ministry and at the beginning of his ministry. Am Ende seines Dienstes, aber auch am Anfang seines Dienstes. In John chapter 2, in Johannes Kapitel 2, the Passover came. Das war die Zeit des Passjahr. And the Lord, und der Herr, it says, he put together this cord, this whip. Er saß da und er hat dann da eine Peitsche geknüpft. So, you know, he's sitting there and the disciples, what are you doing, Lord? Er sitzt da und die Jünger fragen ihn, was machst du da? Well, I'm looking for some leather and ich könnte ein bisschen, you know, so Lederstreben like gebrauchen. Go buy me some leather and some lead balls or something. You know, something I can tie on the end. Leder besorgen, you know. Und vielleicht so kleine Bleifügelchen. Whatever he was making. Was auch immer da gemacht hat. And you know, he's putting this thing together and they're like, what are you doing? Dann flechtet er es zusammen und sie fragen, was machst du da? You'll see. Das werdet ihr sehen. And then he starts hitting tape, you know, he's trying it out, you know, poof, poof. Und er versucht es. Nah, it's not strong enough. Nicht stark genug. Remember, he's a carpenter, so he knows exactly what he's doing. Er ist ein Schreiner und er weiß genau, was er tut. So suddenly they go. He's taking this thing with him. Und er nimmt es mit sich. It's in his pocket, and they're going to the temple. Und sie gehen zum Tempel. Do di do do do do do. Another day in the temple. Sie gehen zum Tempel. And suddenly he pulls this thing out. Plötzlich zieht er es heraus. And he looks in the temple. Und er schaut sich im Tempel um. And there's all these people changing money. Und das sind all die Leute, die da Geld wechseln. In the outer court, they're selling animals. Im Vorhof, und verkaufen da. Which is nothing wrong with selling animals for sacrifice. Und das ist nichts verkehrt daran, wenn man da Tiere verkauft zum Opfer. Or changing money. Oder Geld wechseln. But this is the only reason they were there. Aber das war der einzige Grund, warum sie dort waren. They weren't there for any reason that had anything to do with God. Da hat es überhaupt keinen anderen Grund gegeben oder irgendeinen Grund, der vielleicht Gott gewesen wäre. So the Lord comes in. Der Herr kommt hinein. And he just starts kicking over tables. Und er fängt an, die Tische umzustürzen. Takes his whip out. Poof. Er nimmt die Peitsche. Starts hitting the animals, you know, to drive them out. Poof. Und fängt an, die Tiere zu schlagen. Er treibt sie hinaus. This is the Lord. Das ist der Herr. This is the one who was on the mountain saying, blessed are you. Und das ist der gleiche, der auf dem Berg war und sagt, gesegnet seid. Blessed are you when you mourn. Gesegnet seid ihr, wenn ihr trauert. You will be comforted. Ihr werdet getröstet werden. Blessed are the pure in heart. Gesegnet sind die reinen Herzen. For they shall see God. Denn sie werden Gott sehen. Blessed are you when you hunger and thirst for righteousness. Gesegnet seid ihr, wenn ihr hungert und dürstet. For you shall be satisfied. Denn ihr werdet befriedigt and werden. And suddenly he's like, whoa! Doch plötzlich da. You know, I can imagine Peter like, Petrus. Yeah! You know, like, right. Oh, yeah! Let's go, you know. Hey Jungs, auf geht's. And they start flipping tables over. Well, actually, it just says the Lord did it, you know. Eigentlich steht da, dass nur der Herr tat. I would imagine that the disciples were kind of terrified. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger vielleicht immer nur völlig erschreckt waren. I imagine they just stood there, actually. Die standen da. Like, I think he's lost it. Ich glaube, jetzt hat den Verstand the Lord is just flipping out. Der rastet hier völlig he's aus. He's out of control. Überhaupt keine Kontrolle and, mehr da. And he doesn't. You know, he doesn't say, look, pack your money away before I flip your table. Er sagt nicht, nimm das Geld weg, bevor ich den Tisch He just knocked everything on the floor. Er hat alles auf den Boden geworfen. Well, who's going to know whose money it is now? Wer weiß jetzt, wessen Geld das ist? That's not my problem. Das ist nicht mein Problem. This, my father's house shall be called a house of prayer. Das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebets genannt werden. And you have made it into a den of thieves. Und ihr habt es zur Räubergrube gemacht. No respect for the house of God. Kein Respekt für das Haus des Herrn. And then his disciples, it says, thought of the verse in Psalms 69:9. Und dann dachten seine Jünger an diesen Vers im Psalm 69:9. Which says, zeal, thy zeal has consumed me. Hat mich verzehrt. For the house of God. Für das Haus des Herrn. And that word zeal can be jealousy. Und dieses Wort Eifer kann auch als Eifersucht übersetzt werden. A godly jealousy. Eine göttliche Eifersucht. That there's godly jealousy means I'm I that I am I am protecting something. Göttliche Eifersucht kann bedeuten, ich beschütze etwas. When I have a godly jealousy for my daughter. Wenn ich eine göttliche Eifersucht habe um meine Tochter. I'm not going to let just anybody take her out. Da lasse ich nicht zu, dass irgendjemand sie da einfach so also ausführt. A godly jealousy for God's house. Eine göttliche Eifersucht um Gottes Haus. We are not going to just let anything come in here. Wir lassen hier nicht irgendetwas hinein. And dishonor the house of God. Was das Haus Gottes entehrt. And this zeal should consume all of us. Und dieser Eifer sollte uns alle verzehren. Because it's consuming the Lord. Weil es ja den Herrn verzehrt. And we could ask ourselves the question, does the Lord cleanse the temple today? Und wir können uns diese Frage stellen, reinigt der Herr den Tempel auch heute? Does he still have the same attitude? Hat er immer noch die gleiche Einstellung dazu? Toward my body, which is the temple of the Holy Spirit? Gegenüber meinem Körper, der ja der Tempel des Heiligen Geistes ist. And toward the church, which is the temple of the Holy Spirit? Gegenüber der Gemeinde, die der Tempel des Heiligen Geistes ist. Look at 1 Corinthians chapter 3. Schaut mal im 1. Korinther Kapitel 3. And you'll see the Lord still has that attitude. Da könnt ihr sehen, dass der Herr immer noch die gleiche Einstellung hat. And the anger that was in Nehemiah was also in the Lord Jesus. Und der Zorn, der in Nehemiah war, der war auch im Herrn. The Lord came into the temple and saw that there was no godliness. Der Herr kam in den Tempel und er sah, dass da keine Göttlichkeit war. But these people were just like, hey, you know how much I sold that cow for? Hey, hast du gesehen, wie viel Geld da gemacht haben mit der Kuh? And it's all just business. Nur Geschäftemacherei. It can be like that sometimes in principle with us. Und im Prinzip nach kann das auch mal so mit uns sein. When the only reason I come to church is business. Wenn der einzige Grund, warum ich in die Gemeinde komme, mein Geschäft ist. We're gonna go to church this morning, hon? Honey, gehen wir in die Gemeinde heute? I don't know, I'm tired. Ich weiß nicht, oh, ich bin müde. Yeah, I have to see somebody anyway. Let's go. Naja, ich muss da jemanden treffen. Lass uns gehen. How much longer is the service? A couple minutes. Okay. Okay. Gotta talk to that guy over there. Na, mit dem muss ich reden. Hey. Tomorrow. Morgen. Right, we got a business deal, right? Da haben like wir you Geschäft. And me. Ja, wir blah, beide, blah, wir blah, blah, aus. Blah, blah. Und so geht das. And there's no consciousness of what the Lord is doing. Und da gibt es kein Bewusstsein über das, was der Herr macht. There's no sense of being servants in the house of God. Da gibt es kein Gespür dafür, dass wir ja Diener im Haus des Herrn there's sind. There's no sense of, is there somebody new here I can minister to? Da ist gar kein Gespür dafür, ist jemand neu hier, dem ich vielleicht dienen kann? Is there someone, Lord, I'm in your house. Herr, ich bin in deinem Haus. This is the house of prayer. Ein Haus des Gebetes. It's the place I especially ask you. Das ist der Ort, wo ich speziell dich bitten kann. What you might want me to do. Was du für mich hast, was du möchtest. I mean, if we're going to be godly during the week. Wenn wir da göttlich sein wollen während der Woche. At least be godly when we walk in the doors of the church. Dann seid doch zumindest göttlich, wenn er in die Türen dieses Hauses wandelt. Lord, I've had a tough week. Herr, ich hatte eine harte Woche. I've been out there in the world. Ich war in der Welt. Like unbelievable. Unfassbar. And I think I've just been ungodly for 6 days. Ich glaube, ich war jetzt 6 Tage lang nur gottlos. But I'm in your house. Aber ich komme in dein Haus. Have mercy on me. Hab Barmherzigkeit mit mir. And I pray, just use me. If this is the only time in the week that you would use me, use me. Und Herr, ich bitte dich, wenn das der einzige Zeitpunkt in der Woche ist, wo du mich verwenden kannst, verwende mich bitte jetzt. Now look at 1 Corinthians 3, 1. Korinther 3, verse 17. Vers 17. Well, verse 16. 16. Do you not know that you are a temple of God? Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? And that the Spirit of God dwells in you? Und der Geist Gottes in euch wohnt? This is speaking to the church. Der spricht zur Gemeinde. Do we as a church not realize that the Holy Spirit dwells in us? Erkennen wir als Gemeinde nicht, dass der Heilige Geist in und unter uns wohnt? If anyone destroys the temple of God, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, God will destroy him. Den wird Gott verderben. This is amazing. Das ist erstaunlich. I mean, this tells us that the Lord right now in heaven has the same attitude he had when he was on the earth cleansing the temple. Das heißt, dass der Herr jetzt im Himmel die gleiche Einstellung immer noch hat, wie die, die er hatte, als er den Tempel reinigte. God will destroy him, for the temple of God is holy. Den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes and ist that, heilig. That is what you are. Und der seid ihr. That is what we are. Das ist der, was wir sind. We are holy. Wir sind heilig. Set apart unto God. Beiseite gesetzt für Gott. Now watch this. For the wisdom of this world is foolishness. I'm sorry, look at verse 18. Let no man deceive himself. Niemand betrüge sich selbst. If any man among you thinks that he is wise in this age, wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, let him become foolish that he may become wise. So werde er töricht, damit er weise wäre. What is the wisdom of this age? Was ist die Weisheit dieses Zeitalters? I live for myself. Ich lebe für mich selbst. What is the fear of God? Was die Furcht Gottes? That I'm so convinced of God's goodness, dass ich von Gottes Güte so überzeugt bin, and we could put and mercy, und wir können hinzufügen seiner Barmherzigkeit, that I can dare to risk, I can dare to live a life that's selfless, so dass ich es wagen kann, ein Leben zu leben, was selbstlos ist. This is the fear of God. Das ist die Furcht Gottes. I am so convinced of God's goodness. Ich bin so überzeugt von Gottes Güte and his mercy. Und seiner Barmherzigkeit. I can live a selfless life. Ich kann ein selbstloses Leben leben. Even if there's selfish people around me. Selbst wenn da selbstsüchtige Leute um mich herum sind. Because I'm convinced of the goodness of God. Denn ich bin überzeugt von der Güte Gottes. Now think of Psalm 23. Psalm 23. The last verse. Der letzte Vers. Surely goodness and mercy sicherlich Güte und Barmherzigkeit will follow me all the days of my life. Werden mir folgen alle Tage meines Lebens. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für immer da. What makes us holy? Was macht uns heilig? We are the temple of God. Wir sind der Tempel Gottes. Do you not know that and you are holy? Wisst ihr das nicht? Und ihr seid heilig. It is the goodness and mercy of God that makes us holy. Es ist die Güte und Barmherzigkeit Gottes, die uns heilig macht. And David was convinced that this would follow him all the days of his life. David war davon überzeugt, dass ihm das folgen würde alle Tage seines Lebens. He said, surely. Sicherlich. Definitely. Ganz bestimmt. Without a doubt. Ohne Zweifel. The goodness of God will follow me. Die Güte Gottes wird mir folgen. And I'll dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde im Haus des Herrn wohnen für immer. This is the fear of God. Das ist die Furcht des Herrn. But the wisdom of the world comes into the church. Aber die Weisheit der Welt, sie dringt ein in die Kirche. Through all of us. Durch uns alle. And Paul said, if someone thinks he's wise, let him become a fool. Und Paulus sagt, wenn jemand denkt, dass er weise sei, lass ihn ein Tor werden. All of us at some time wir alle zu bestimmten will Zeiten be a vehicle of the world's wisdom. Werden ein Vehikel sein für die Weisheit der Welt. Through ignorance most of the time. Meistens durch Unwissenheit. And then here and there, arrogance. Und dann aber auch hier und dort durch Arroganz. And the Lord looks at his temple. Und der Herr, er betrachtet seinen Tempel. And he's looking for holiness. Und er sucht nach Heiligkeit. He's looking for a place where a group of people are convinced about his goodness and mercy. Er sucht danach, wo eine Gruppe überzeugt davon ist von seiner Güte und Barmherzigkeit. They're so convinced. So überzeugt. That they selflessly serve one another. Dass sie selbstlos einander dienen. And he walks in the midst of his churches. Und er wandelt inmitten seiner Gemeinden. And he looks for this. Und er schaut danach. If you read Revelations 2 and 3, wenn ihr Offenbarung 2 und 3 lest, you see seven churches. Dann sieht er sieben Gemeinden. And he's very conscious of what's going on in them. Und er ist sich sehr bewusst, was da in diesen Gemeinden vorgeht. And God is cleansing the church. Und Gott reinigt die Gemeinden. And the Lord comes in and he cleanses my temple. Er reinigt meinen Tempel. He brings in situations, er bringt da Situationen, that reduce me, die mich da reduzieren, to goodness and mercy. Auf die Frage nach der Güte und Barmherzigkeit. He's not expecting me to be perfect. Er erwartet nicht von mir, dass ich perfekt bin. Goodness and mercy is plan A. Güte und Barmherzigkeit sind Plan A. It's not Plan B. Nicht Plan B, ein Ersatzplan. Many Christians think, oh, Viele Christen denken, oh, I'm not doing good. Oh, mir geht's gar nicht I'm gut. Struggling. Ich mühe mich da so ab. Oh, what will I do? Was werde ich jetzt machen? Oh, I guess I'll have to go to goodness and mercy now. Na ja, vielleicht gehe ich zur Güte und Barmherzigkeit. Lord, I was doing so good and Herr, es ist so gut gelaufen. I'm sorry. Aber jetzt, na, es tut mir leid. Okay, give me some goodness and some mercy. Okay, wenn es denn sein muss, gib mir Güte und Barmherzigkeit. It's not Plan B, it's Plan A. Es ist nicht Plan B, es ist Plan A. Plan A is not my personal holiness. Plan A ist nicht meine persönliche Heiligkeit. Where I'm so righteous and so holy. Wo ich so gerecht bin und so heilig. That everybody's in awe. Dass jeder in Erstaunen versetzt ist. Oh, I just wish I was like that person. Wow. Ich wünsche, ich wäre wie die Person. Wow. Yes, I have sinned. I do remember. Ja, ich habe mal gesündigt. Vielleicht kann ich mich noch daran erinnern. But it's so long ago. Aber schon so lange her. Don't remember when. Ich kann mich gar nicht daran erinnern. That's not what God's talking about. Darüber reden wir nicht. James chapter 3, it says all of us fail in many ways. Jakobus Kapitel 3 sagt, wir alle fallen auf vielerlei Weise. Hebrews 5 says the high priest had to be someone who could sympathize with the weaknesses of the people. In Hebräer 5 da heißt es, dass der Hohepriester jemand sein musste, der sich mit den Schwächen des Volkes identifizieren konnte. Romans 7, Paul said. Römer 7 sagt Paulus. Oh wretched man that I am. Schrecklicher Mensch, der Who ich bin. Who can save me from this body of death? Wer kann mich von diesem Leib des Todes erlösen? Galatians 5:17. The flesh wars against the spirit. Das Fleisch es kämpft gegen den Geist. This normal Christian life. Ganz normales christliches Leben. And this is what produces a need for God's goodness and mercy. Und das schafft dieses Bedürfnis, diese Not nach Gottes Barmherzigkeit und Gnade. And it energizes us to serve one another selflessly. Und das gibt uns die Energie, dass wir einander selbstlos dienen. But then God looks down and he sees something that just amazes him. Und dann schaut Gott runter und dann sieht er etwas, was ihn in Erstaunen versetzt. Tobiah is living in the temple. Tobiah. Er lebt im Tempel. Someone who is living for themselves is serving in the house of God. Jemand, der für sich selbst nur lebt, der soll ein Diener im Haus Gottes sein? And God says, "Oh my goodness." Oh meine Güte. Here is a person who is soul power. Da ist eine Person, deren Seelenkraft living for themselves nur darin besteht, für sich selbst zu leben. In the name of being a servant of God. Im Namen ein Diener Gottes zu sein. And God begins to prepare a whip. Und Gott bereitet eine Peitsche vor. From heaven. Vom Himmel. And God says. Und Gott sagt. I'm gonna cleanse the temple. Ich werde den Tempel reinigen. Especially if a person really persists in this. Und besonders dann, wenn die Person da immer weitermacht mit. And they destroy or corrupt the spirit of the church. Und sie zerstören oder sie verderben den Geist der Gemeinde. God says, you know what? Gott sagt, weißt du was? I'll deal with that person. Das werde ich schon behandeln. And God works in all of our lives. Und Gott wirkt in all unseren Leben. Ezra wrote in Psalm 119, verse 75. Im Psalm 119, 75 schrieb Ezra. In your faithfulness. In deiner Treue. You have afflicted me. Hast du mich bedrängt. In Psalm 119, 165. Im Psalm 119, 161. 167. 67. It says, before I was afflicted. Bevor ich da bedrängt wurde. I went astray. Bin ich in die Irre gelaufen. Astray from his goodness, his mercy. Weggelaufen in die Irre von seiner Güte und Barmherzigkeit weg. But after God afflicted, he returned. Und nachdem Gott ihn bedrängt hat, ist zurückgekehrt. Is it interesting how legalism can come into a church? Ist nicht interessant, wie da Gesetzlichkeit in die Gemeinde eindringen kann? Self-righteous police officers. Selbstgerechte Polizeibeamten. You know, Securitate in the church. Ich bin die Securitate hier in der Gemeinde. Critical people, kritische Leute, who trust in themselves, die auf sich selbst vertrauen, that they are righteous. Dass sie gerecht seien. And the Lord looks down und der Herr schaut runter, and he says, I'm going to cleanse my temple. Oh, ich werde meinen Tempel reinigen. And we all should have a zeal und wir sollten alle einen Eifer haben for the temple of God, für den Tempel Gottes, that God is honored here, dass Gott hier geehrt wird, and that it's a place where goodness and mercy ein Ort, wo Güte und Barmherzigkeit flourishes, erblühen, where I'm so convinced, wo ich so überzeugt bin, that God will bless, dass Gott segnen wird, that I can live selflessly, dass ich selbstlos leben kann. And this also goes along with the giving. Und das läuft auch zusammen mit dem Geben. With the Spende. And we don't talk about the Spende much, but wir sprechen nicht so viel über die I'm Spende. Purposing to do it maybe once every 10 messages. Ja, aber ich beabsichtige, das vielleicht alle 10 Botschaften einmal zu tun. This is the 11th. Und jetzt kommt die 11. This is the 11th message. And ja, since we talked about it. But it all goes back to honoring the Lord. Weil das läuft ja alles darauf zurück, dass wir den Herrn and ehren wollen. I want to be someone who is jealous for the house of God. Ich möchte jemand sein, der einen Eifer hat für das Haus des Herrn. Could you imagine someone asks you, is your pastor zealous for the house of God? Stellt euch vor, jemand fragt euch, hat euer Pastor einen Eifer für das Haus des Herrn? I don't think so. Nein, ich glaube nicht. Does he ever correct the church for not honoring the Lord in their giving? Kommt das vor, dass die Gemeinde korrigiert, dass sie ihn nicht ehrt, dass sie Gott nicht ehrt im Geben? No, he never does. Na, das macht nie. Does he ever honestly communicate things to the church about attitudes and things? Tut er auch einmal ehrlich Dinge kommunizieren über vielleicht bestimmte Einstellungen, die da vorherrschen? No. Na, so would you consider your pastor someone who was zealous for the house of God? Also würdest du deinen Pastor ansehen als jemand, der einen Eifer hat für das Haus des Herrn? No, I wouldn't. Thank God, you know. Glaube nicht. Gott sei Dank. Is that what I would want to say to people? Ist das, was ich da sagen möchte anderen Leuten? Or when we come together, are we challenged? Oder wenn wir zusammenkommen, ist da nicht eine Herausforderung da? To honor God from the first. Gott von dem ersten her zu ehren. Not from the change. Nicht vom Wechselgeld. And this all goes back to the fear of the Lord. Und das läuft ja alles zurück auf meine Furcht vor dem Herrn. If I'm not honoring God from the first, wenn ich Gott nicht mit dem ersten ehre, that means if I get a gift, a Christmas gift, zum Beispiel bekomme ein Geschenk, ein Weihnachtsgeschenk, or I inherit something, oder ich habe ein Erbe, my first thought is to honor God. Mein erster Gedanke ist, Gott zu ehren, because I fear him. Weil ich ihn fürchte. And this is because I want to honor God because I'm so convinced of his goodness. Ich möchte Gott ehren, weil ich so überzeugt bin von seiner Güte. Why would I want to grieve him? Warum möchte ich ihn traurig machen? And this is what it means to be zealous for the house of God. Das ist, was es bedeutet, einen Eifer zu haben für das Haus des Herrn. It means I get angry when there's something in the house of God that is less than goodness and mercy. Das heißt, ich werde zornig, wenn ich da etwas finde im Haus des Herrn, was geringer ist als Güte und Barmherzigkeit. We don't want to tolerate legalism. Wir wollen Gesetzlichkeit nicht tolerieren. And we're not going to be legalistic with legalists. Aber wir werden auch nicht gesetzlich umgehen mit dem Legalisten. But I can have a godly displeasure toward legalism. Aber ich kann ein göttliches Missfallen haben gegenüber der Gesetzlichkeit. We don't appreciate people who come in and are police officers. Wir schätzen das nicht, wenn Leute hineinkommen und sich wie Polizeibeamte aufführen. We don't appreciate people who look for mistakes. Und wir schätzen auch Leute nicht, die hier hineinkommen und nur nach den Fehlern schauen. We appreciate people who try to catch someone doing something right. Wir schätzen es, wenn Leute kommen und sie einfach schauen, dass sie jemanden finden, der etwas richtig macht. The wisdom of the world. Die Weisheit der Welt. I can live for myself. Ich kann für mich selbst leben. In a very creative way. Ich bin da sehr kreativ dabei. And God says, I will bring down that wisdom. Und Gott sagt, ich werde diese Weisheit hinunterstürzen. The wisdom of God is, die Weisheit Gottes ist, that God is so good, dass Gott so gut ist, and so merciful, und so barmherzig, that I will selflessly serve dass ich selbstlos dienen werde, his people seinem Volk, and his cause und seinen, Gründen, all the days of my life. Alle Tage meines Lebens. And I will dwell in the house of the Lord und ich werde wohnen im Haus des Herrn forever. Für immer da. Isn't that nice? Ist das nicht schön? So our prayer. Also unser Gebet ist, Lord, have mercy on us. Herr, hab Barmherzigkeit mit uns. And cleanse us. Und reinige uns. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute früh. We are human and wir sind Menschen. We are weak and und wir sind schwach. Oftentimes we're not so smart. Und so oft sind wir nicht sehr intelligent. And we are indifferent. Und so oft auch gleichgültig. And everything in all diesen Dingen that displeases you somehow appears in our life. Und all diese Dinge, die da dir missfallen, sie tauchen immer wieder in unserem Leben auf. But you are merciful. Aber du bist barmherzig. And blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Und gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen. And Lord, we think of our church here. Herr, wir denken jetzt hier an unsere Gemeinde. We want it to be holy. Wir möchten, dass sie heilig ist. A place where we honor you. Ein Ort, wo wir dich ehren. Where we think about you. Wo wir dich nachdenken. Where we serve one another. Wo wir einander dienen. With all of our hearts. Von ganzem Herzen. Where we are selfless. Wo wir selbstlos sind. Because we know you'll make up the difference. Wir wissen ja, dass du den Unterschied ausmachst. Thank you, Lord, this morning. Danke, Herr. Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand hier. And you've never received Jesus. Und Sie haben nie Jesus empfangen. Would you pray this morning? Würden Sie bitte beten? Something like this. Vielleicht so etwas. God, forgive me. Gott, vergebe mir. Cleanse me. Reinige mich. Take away my sins. Nimm meine Sünden. Be my Father. Sei mein Vater. I want to be a child. Ich möchte dein Kind sein. Wash me in the blood. Wasche mich in deinem Blut. That was shed on Calvary's cross. Das auf Golgotha vergossen wurde am Kreuz. Fill me with your Spirit. Füll mich mit deinem Geist. In Jesus' name. Ich bitte dich in Jesu Namen. And Lord, for the church this morning. Und Herr, für die Gemeinde heute früh. Thank you for your mercy toward all of us. Danke für deine Barmherzigkeit für uns alle. If you should mark iniquity, who could stand? Wenn du deinen Finger auf das Unrecht legen würdest, wer könnte da bestehen? Who can throw the first stone? Wer kann den ersten Stein werfen? Thank you for your mercy. Danke für deine Barmherzigkeit. Thank you for your goodness. Danke für deine Güte. And Lord, we pray. Und Herr, wir bitten. That as never before. So wie nie zuvor. We would honor your presence. Dass wir deine Gegenwart ehren. In our giving. In unserem Geben. And in our service, Lord. Und auch in unserem Dienst. For the house of God. Für das Haus des Herrn. Fill us with your zeal. Füll uns mit deinem Eifer. So that someone might say about us. So dass jemand über uns sagen mag. The zeal for God's house has consumed them. Der Eifer für das Haus des Herrn hat sie verzehrt. And what a church they are. Und was für eine Gemeinde sind sie. In Jesus' name we pray. Und wir bitten dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.